Kapitel 41. Marco und Vera schauen auf das Schloss. Marco sagt zu Vera: Diese Nacht ist wunderbar. Ja, sagt Vera. Diese Nacht ist so romantisch. Marco legt den Arm um Veras Schulter. Ich mag dich. Marco ist betrunken. Du bist so schön. Und du bist eine tolle Frau. Danke, sagt Vera. Kapitel 42. Marco schweigt. Dann sagt er: Vera, ich werde bei einem Weltkonzern arbeiten. Bei Microsoft oder Coca-Cola. Ich werde viel Geld verdienen. Wir könnten ein Dreamteam sein. Die Bosse mögen Dreamteams. So? Vera, ich suche eine Frau, die in einem Porsche Cabrio gut aussieht. Kapitel 43. Vera antwortet nicht. Sie sieht zu Daniel und Kanoko. Die beiden schauen auf das schwarze Wasser des Neckars. Kanoko fragt Daniel: Was ist die Philosophie der Romantik? Daniel antwortet: Der Mensch ist nicht nur rational. Er braucht auch Gefühle und Visionen. Die Verbindung von Ratio und Vision, das ist meine neue Philosophie der Romantik. Kanoko sieht Daniel mit großen Augen an. Vera denkt: Kanoko interessiert sich für Daniel. Interessiert sich Daniel auch für Kanoko? Kapitel 44. In diesem Moment geht auf der Brücke ein Mann an ihnen vorbei. Der Mann ist alt. Sehr alt. Vielleicht 90 Jahre. Er sagt: Entschuldigung, ich habe gehört, was Sie gerade gesagt haben. Die Philosophie der Romantik. Das ist eine fantastische Idee. Exzellent! Ich sehe, in Heidelberg existiert die Philosophie noch. Der Mann hat einen amerikanischen Akzent. Kapitel 45. Der Mann sagt: Wissen Sie, ich bin Amerikaner, aber ich bin in Deutschland geboren. Ich habe in Heidelberg studiert. Sind Sie auch Philosoph? Fragt Kanoko. Der Mann lacht. Nein, aber ich habe mich immer für Philosophie interessiert. Die Philosophie gibt gute Ideen. Und gute Ideen geben gutes Geld. Kapitel 46. Der alte Mann ist sehr klein. Seine Haare sind schneeweiß. Er erzählt: Ich habe 1933 in Heidelberg studiert. Medizin. 1935 bin ich nach New York geflohen. Ich bin Jude, wissen Sie? Meine Familie ist nach Auschwitz gekommen. Die Nazis haben sie in einer Gaskammer ermordet. Oh, sagt Daniel, das ist schrecklich. Und was haben Sie in New York gemacht? Ich habe weiter studiert. Dann war ich Professor an der Universität von Chicago. 1969 habe ich den Nobelpreis für Medizin bekommen. Wow, sagt Kanoko. Ich lerne in Heidelberg an einem Abend einen deutschen Philosophen und einen amerikanischen Nobelpreisträger kennen. Kapitel 47. Sie sind also Philosoph, sagt der Mann zu Daniel. Die Philosophie der Romantik? Ja, sagt Daniel. Ich arbeite daran. Ich habe viele Ideen, aber sie sind noch nicht konkret. Der alte Mann sieht hinauf zum Mond. Er fragt: Brauchen Sie eine Inspiration? Eine Inspiration? Sagt Daniel. Ja, warum nicht? Eine Inspiration ist immer gut. Kapitel 48. Der Mond leuchtet hell. Der alte Mann sagt: Es gibt ein Geheimnis in Heidelberg. Aber es ist top secret. Daniel und Kanoko sagen nichts. Nur wenige Studenten bekommen die Information über das Geheimnis. Kapitel 49. Der Mond spiegelt sich im Wasser. Ein Hund bellt. Dann ist es still. Sehr still. Ich habe das Geheimnis 1933 gesehen. Das Geheimnis ist ein Ort. Es ist ein mystischer Ort. Ein Ort, wo man die Philosophie verstehen kann. Kapitel 50. Der alte Mann sieht intensiv in den Mond. Daniel und Kanoko warten. Kennen Sie das Schloss? Natürlich, sagt Daniel. Der Mann sagt leise: Gehen Sie hinter das Schloss. Da ist eine Tür. Die Tür ist nie verschlossen. Gehen Sie durch diese Tür bis zur Halle mit dem Fass. Kennen Sie das Heidelberger Fass?